Lässig spiegeln sich trotz sternklarer Nacht die Gletscher auf den Betonsockeln mit minimaler Leuchtdichte. Knülle sind die Lebern wegen Pfortaderhochdrucks in den Schlachthäusern zur Unkenntlichkeit deformiert. Konkret sind in den Schulen die Vorhänge nach der Lidstraffung als Wimpern getarnt. Kokett liegen die Apps auf meinem Phone unantastbar in goldenen Vitrinen. Verfettet kämpfen Models mit Schürzen und Spiegeln. Charmant sind Worte wie diese nicht.